Um Klangräume der etwas anderen Art geht's heute Nacht hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Psychedelikatessen ist das Motto, in anderen Worten Psychedelic Music. Der Begriff tauchte etwa um 1966/67 das erste Mal auf. Psychedelische Sounds waren eine Zeit lang angesagt und mainstreamfähig, und dann kam der nächste Trend. Trotzdem haben etliche Stilelemente der Psychedelia bis in unsere Tage überlebt. Die nach Weltraum klingenden Echo- und Halleffekte, die Klangschlieren von zurücklaufenden Tonbändern, das Gefühl für surrealistische Klangcollagen, Gitarrenfeedbacks, lange Stücke zwischen Monotonie und Trance. Ich kann mich noch genau erinnern, wie überrascht ich war, als ich die geliebten Backwards-Tapes auf einem Hip-Hop-Album hörte. 1993 war das, die vierte Dimension hieß die Platte passenderweise, und für die klangliche Bewusstseinserweiterung sorgten damals die Fantastischen Vier. Das waren gerade nicht die Fantastischen Vier, sondern einer der experimentellsten Scratcher, die ich kenne. DJ Disc heißt er. Er ist unter anderem Mitglied des DJ-Teams Invisible Scratch Pickles und er arbeitet mit seinen Turntables unter anderem auch für das Trio Primus. Der Schlagzeuger bei der Nummer gerade war denn auch bzw. ist der Drummer von Primus. Er wird auf der LP-Hülle als Brain vorgestellt. Thinking Room Sculpture nannte DJ Disc diese Echo-Scratch-Orgie mit Zeitlupenbeat. Die Skulptur für den Raum zum Nachdenken, ließe sich der Titel übersetzen, aber vielleicht ist es ja auch der Denkraum selber, der da gerade modelliert wurde. Thinking Room Sculpture ist ein Track vom 98er Album Ancient Termites. Der Meister-DJ nennt sich DJ Disc, als weiteres Pseudonym bietet die Hülle noch den Namen Phono Psychograph Disc an. Die kurze Collage zur Begrüßung hätte von einer etwas abgedrehteren Techno-Platte der 90er Jahre kommen können, entstand aber schon 1974. How about a little fanfare, heißt der Schnipsel. Wie wär's mit einer kleinen Fanfare? Todd Rundgren war es, der diese Frage stellte. Das war das Eröffnungsstück seines abwechslungsreichen Doppelalbums Todd. Wie gesagt, aus dem Jahr 1974. Begonnen hatte die psychedelische Tradition in der Pop- und Rockmusik Mitte der 60er Jahre. 1967 war Psychedelia Haupttrend im Pop-Business und aus dieser Zeit kommen die nächsten beiden Nummern.